Der September ging in den Oktober über, die schönste Jahreszeit im Norden des Bundesstaates New York, wo er und Marion bis zum Ruhestand gelebt hatten und nach Lloyds Erachten Imho, wie man das auf Facebook abkürzte, auch die schönste Jahreszeit hier unten an der Westküste Floridas. Die schlimmste Hitze war vorüber, aber tagsüber war es noch schön warm und die richtig kalten Januar- und Februarnächte lagen fern auf dem nächstjährigen Kalender. Erst dann würden auch die Überwinterer hier richtig einfallen und anstatt 50 Mal täglich behinderte die Oscar-Klappbrücke derzeit den Verkehr keine 20 Mal. Kaum, dass es groß Verkehr zum Behindern gab. Das Rattler Fish House öffnete nach dreimonatiger Pause und Hunde waren dort auf der sogenannten Vierbeiner-Terrasse erlaubt. Lloyd nahm Laurie oft mit und dann schlenderten die beiden neben dem Kanal über den 6-Meilen-Pfad dorthin. Lloyd trug den Hund über die Stellen, wo die Planken mit Binsenschneide überwuchert waren, unter dem überhängenden Palmendickicht dagegen trippelte sie lustig dahin, während Lloyd mit ausgestreckten Armen die gröbsten Blattbüschel beiseite schob und sich wie ein Stier mit gesenktem Kopf den Weg bahnte, immer in der Angst, dass sich eine Baumratte in seinem Haar verheddern könnte, obwohl das noch nie passiert war. Wenn sie beim Restaurant ankamen, setzte Laurie sich in die Sonne zu seinen Füßen und hielt still, wobei sie für gutes Betragen gelegentlich mit einer Fritte von Lloyds Fish and Chips Gericht belohnt wurde. Die Bedienungen beugten sich alle verzückt zu ihr hinunter und streichelten ihr rauchgraues Fell. Der Wirtin Bernadette hatte sie's besonders angetan. »Das Gesichtchen«, sagte sie immer, als ob das alles erklärte. Dann kniete sie sich neben Laurie, was Lloyd jedes Mal eine ausgezeichnete und stets willkommene Aussicht auf ihren Busen gewährte. »Ui, das Gesichtchen!« Laurie nahm die Huldigungen entgegen, schien aber nie darum zu betteln. Sie saß einfach nur da, warf ihren Verehrerinnen flüchtig einen Blick zu und widmete ihre Aufmerksamkeit dann wieder Lloyd. Zum Teil mochte diese Aufmerksamkeit mit den Fritten zu tun haben, aber nicht ganz. Sie betrachtete ihn genauso eifrig, wenn er fernsah, das hieß, bis sie einschlief. Sie war im Nu stubenrein und entgegen Dons Vorhersage kaute sie nicht an den Möbeln herum. Das tat sie nur mit ihren Spielzeugen, deren Zahl sich schnell von 3 auf 6 und dann 12 erhöhte. Er verstaute sie in einer alten Kiste, die er hervorgekramt hatte. Morgens tapste Laurie zur Kiste, stützte die Pfoten auf den Rand und prüfte den Inhalt, wie Supermarktkunden das Obst- und Gemüseangebot abwägten. Schließlich entschied sie sich für eines, nahm es mit in die Ecke und kaute darauf herum, bis es sie langweilte. Dann ging sie zur Kiste zurück und suchte ein anderes aus. Abends war das Spielzeug im ganzen Haus verteilt, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Lloyds letzte Aufgabe vor dem Zubettgehen bestand darin, es einzusammeln und wieder in der Kiste zu verstauen. Er erledigte das nicht aus Ordnungszwang, sondern weil es dem Hund offenbar eine Riesenfreude bescherte, allmorgendlich die angehäufte Beute zu begutachten. Beth rief oft an und erkundigte sich nach seinen Essgewohnheiten, erinnerte ihn an Geburtstage und Jubiläen von alten Freunden und noch älteren Verwandten, hielt ihn auf dem Laufenden, wer gestorben war. Sie beendete das Gespräch immer mit der Frage, ob Laurie noch auf Bewährung sei. Lloyd hatte das bis an jenen Tag im Oktober stets bejaht. Sie waren gerade vom Fischhaus zurückgekehrt und Laurie schlief rücklings mitten auf dem Wohnzimmerboden, die Beine in alle 4 Himmelsrichtungen gestreckt. Der Luftzug von der Klimaanlage kräuselte ihr Bauchfell und Lloyd stellte fest, wie schön sie war. Das war nicht Gefühlsduselei, sondern Naturbeobachtung. Das Gleiche empfand er beim Anblick der Sterne, wenn er abends ein letztes Mal mit ihr Gassi ging. »Nein, wir haben die Bewährungsphase hinter uns. Aber wenn sie mich überlebt, Bethy, dann musst du sie nehmen. Scheiße auf Jims Allergien oder ihr ein gutes Zuhause finden.« »Verstanden, Rubber Duck.« Den Spruch hatte sie damals in den 70ern in einem alten Trucker-Song aufgegabelt und brachte ihn seither bei jeder Gelegenheit an. Auch so eine von Beths Marotten, die er gleichermaßen liebenswert und verdammt nervig fand. »Es freut mich, dass es klappt.« Sie senkte die Stimme. »Ganz ehrlich, das hätte ich nie gedacht.« »Warum hast du sie dann überhaupt hergebracht?« »Schuss ins Blaue. Mir war nur klar, dass du irgendwas Arbeitsintensiveres als einen Goldfisch brauchst. Kann sie schon bellen?« »Ist mir so ein Kläffen. Wenn die Post oder der Paketdienst kommt oder wenn Don auf ein Bier vorbeischaut, immer nur zweimal. Aff, aff. Und das war's dann. Wann kommst du denn mal wieder?« »Ich war beim letzten Mal bei dir, jetzt bist du dran, mich zu besuchen.« »Dann muss ich Laurie mitbringen. Ich lasse sie auf gar keinen Fall bei Don und Evelyn Pitcher.« Während er seine schlafende Kleine betrachtete, wurde ihm klar, dass er sie keinesfalls bei wem auch immer lassen würde. Selbst die Kurzbesuche beim Supermarkt machten ihn nervös, und er war immer heilfroh, wenn sie ihn bei seiner Rückkehr an der Tür erwartete. »Bring sie ruhig mit. Ich will zu gern sehen, wie sie gewachsen ist.« »Ah, und Jims Allergie?« »Scheiß auf seine Allergien«, sagte sie und legte lachend auf.